Ein deutsches Märchen. Der alte Mann und sein Enkel. Es war einmal in einem kleinen Dorf, in dem lebte ein alleinerziehender Vater namens Jack. Jack wurde von den Dorfbewohnern meist einfach der lustige Jack genannt, da er in jeder Lage immer gut gelaunt war. Grüß dich, lustiger Jack. Du gehst fischen, oder? Ach, ich würde lieber mit den Fischen schwimmen, als sie aus dem Wasser zu ziehen. Du bist die Höhe, Jack. Einen schönen Tag noch. Dir dasselbe. Jack, der Lustige, wohin gehst du denn? Ich gehe nach Hause. Grüß den kleinen Hänsel von mir. Das werde ich auf jeden Fall tun. Jack liebte seinen Sohn Hänsel, da er ihm das Liebste auf der ganzen Welt war. Er kümmerte sich gut um seinen Sohn und ließ ihn nie das Fehlen einer Mutter fühlen. Iss dein Brokkoli oder das riesige Monster wird kommen und ihn aufessen und sehr stark werden. Willst du, dass das Monster stärker wird als du? Nein, das will ich nicht. Hänsel, es ist Zeit zu duschen. Es ist heute so kalt. Ich habe keine Lust darauf. Nun, mein Kind, wenn du nicht duschst, wirst du anfangen zu riechen und niemand wird mit dir befreundet sein. Willst du das? Nein, das nicht. Eines Tages, als Hänsel seine Suppe aus einer Schüssel aß, ließ er sie fallen und sie zerbrach. Der arme Hänsel fing an zu weinen, aber sein Vater kam schnell, um ihn zu trösten. Ach, mein Sohn, das ist nicht so schlimm. Ich werde eine neue Schüssel für dich kaufen. Sorge dich nicht. Danke, Vater. Die Zeit verging und Hänsel wurde ein gut aussehender Mann. Alle im Dorf nannten ihn den schönen Hänsel. Schau mal, der schöne Hänsel kommt. Er sieht aus wie ein Traum. Hey, schöner Hänsel, willst du etwas Kokosnusswasser haben? Na klar, aber ein anderes Mal. Ich muss mich jetzt um meinen Vater kümmern. Oh, der alte Jack. Bestelle ihm Grüße von uns. Das mache ich bestimmt. Der lustige Jack hieß jetzt der alte Jack. Er war alt und schwach geworden und die Fröhlichkeit in ihm verblasste. Aber Hänsel hat sich gut um ihn gekümmert und dafür gesorgt, dass er immer an der Seite seines Vaters war, wenn der ihn brauchte. Die Zeit verging und Hänsel verliebte sich bald in ein Mädchen namens Elsie. Sie liebten sich so sehr, dass sie beschlossen zu heiraten. Bald heirateten Hänsel und Elsie mit dem Segen von Jack. Jack freute sich sehr für seinen Sohn, aber er wusste nicht, was auf ihn zukam. Einige Monate später begann Elsie, ihr wahres Gesicht zu zeigen. Sie fing an, Hänsel von seinem Vater fernzuhalten. Und bald war Hänsel ein veränderter Mann. All die Liebe und der Respekt, die er seinem Vater entgegengebracht hatte, ließen allmählich nach, da er sich mehr um seine Frau kümmerte. Elsie kontrollierte Hänsel und sorgte dafür, dass er ihre Wünsche und Forderungen erfüllte. Hänsel, wohin gehst du? Ich will nach Vater sehen. Ich möchte sicher sein, dass er gegessen hat. Du denkst nur an deinen Vater. Was ist mit mir, Hänsel? Was ist mit mir? Und ich? Hast du keine Verantwortung mir gegenüber? Natürlich, mein Schatz. Schau, ich werde bei dir bleiben. Gut nun? Und so gelang es Elsie, Hänsel von seinem eigenen Vater zu entfremden. Sie wollte ihren Ehemann ganz für sich und begann, Jack gegenüber grob zu werden. Dies färbte auch auf Hänsel ab, der nun auch aufhörte, sich um das Wohlergehen seines Vaters zu sorgen. Dein Vater schläft die ganze Zeit. Ich kann das Schnarchen nicht ertragen. Vater, pass doch besser auf, okay? Schon bald fühlte sich Jack einsam und verlassen von seinem Sohn. Er hatte niemanden, mit dem er reden und seine Gefühle teilen konnte. Ein Jahr verging und Elsie brachte einen Sohn zur Welt, den sie Harry nannten. Harry brachte wieder Sinn in Jacks Leben. Er spielte mit Harry und kümmerte sich gut um ihn, wie er es von Hänsel gewohnt war. Aber Elsie gefiel die Nähe von Harry zu seinem Großvater nicht. Hänsel, du liebst mich überhaupt nicht. Deine ganze Liebe gilt nur deinem Vater. Das stimmt doch nicht, mein Schatz. Warum schickst du ihn dann nicht weg in ein Altersheim? Das können wir nicht. Das hier ist sein Haus. Außerdem brauchen wir jemanden, der sich um Harry kümmert. Elsie nickte, da sie bemerkte, dass Hänsel recht hatte. Sie konnte sich unmöglich alleine um die tägliche Arbeit und den kleinen Harry kümmern. Du hast recht. Aber ich will dir sagen, das kann nicht ewig so weitergehen. Ich möchte, dass er bald aus diesem Haus verschwindet. Ja, meine Liebe. 8 Jahre sind vergangen, seit Harry geboren wurde. Und der alte Jack wurde älter und schwächer. Seine Augen wurden dunkel, seine Ohren waren fast taub und seine Hände und Knie zitterten. Sein Enkel war das Einzige, das ihm am Leben hielt. Bald verschlimmerte sich Jacks Gesundheit. Seine Hände zitterten so sehr, dass er den Löffel beim Essen nicht richtig halten konnte. Eines Tages, als er am Esstisch saß, konnte er den Löffel kaum halten und verschüttete die Brühe auf dem Tischtuch. Dies machte die wenig mitfühlende Elsie wütend. Oh meine Güte, dies ist eine teure Tischdecke, die ich gerade erst gekauft habe. Wer wird sie jetzt waschen? Hänsel versuchte, seine Frau zu beruhigen. Beruhige dich, meine Liebe. Mich beruhigen? Beruhigen? Weißt du, wie sehr ich diese Tischdecke liebe? Hänsel holte tief Luft und traf die Entscheidung, dass Jack ab dem nächsten Tag nicht mehr am Esstisch sitzen würde. Und so musste Jack ab dem nächsten Tag in der Ecke hinter dem Ofen sitzen. Ihm wurde sein Essen in einer Tonschüssel gereicht. Aber Jacks Hand zitterte, die Schüssel fiel aus seiner Hand und zerbrach in 1000 Stücke. Elsie kam in die Küche gerannt. Oh nein! Dies war eine teure Tonschüssel, die meine Familie mir geschenkt hatte. Du alter Mann, der du von Hänsels Einkommen lebst und unser Geld verschwendest, du hast es nicht verdient, aus so einer teuren Schüssel zu essen. Aber Jack sagte nichts und seufzte nur, als er die Scherben der Schüssel mit tränenerfüllten Augen betrachtete. Der kleine Harry aber hatte das alles von einer Ecke aus mit angesehen. Jack war durch das Verhalten seines Sohnes und seiner Schwiegertochter zutiefst verletzt. Hilflos dachte er oft an vergangene Tage, als Hänsel noch ein Kind war. Ach, mein Sohn, das ist nicht so schlimm. Ich werde eine neue Schüssel für dich kaufen. Sorge dich nicht. Elsie und Hänsel kauften ihm am nächsten Tag eine Holzschale für ein paar Pfennige, aus der Jack essen musste. Aber Harry war das Einzige, was ein Lächeln auf Jacks Gesicht zauberte. Harry kam oft und setzte sich neben Jack, bis der mit Essen fertig war. Wochen vergingen und an Jacks traurigem Leben änderte sich nichts. Eines Tages, als Elsie und Hänsel am Feuer saßen, bemerkten sie, dass Harry Holzstücke sammelte. Schau, wie unschuldig unser Sohn spielt. Was machst du da, Harry? Baust du ein Häuschen für uns? Nein, ich habe vor, Holzschüsseln für euch herzustellen. Holzschüsseln für uns? Aber mein Sohn, wir brauchen keine Holzschüsseln. Nicht jetzt, aber wenn ihr so alt werdet wie Opa, will ich nicht, dass ihr die Töpferware zerbrecht. Deswegen mache ich jetzt die Holzschüsseln. Das traf Hänsel und Elsie direkt ins Herz. Und sie sahen nun ihren Fehler. Oh, Elsie, was für eine schreckliche Sache haben wir da gemacht? Ja, mein Schatz. Wir waren einfach nur grausam und unfreundlich gegenüber Vater. Unser kleiner Sohn hat uns die Augen geöffnet. Wir sollten uns schämen und es von jetzt an besser machen. Und so kümmerten sie sich ab dem nächsten Tag gut um Jack. Sie sorgten dafür, dass er immer mit ihnen aß und dass er immer fröhlich und lustig war. Ganz so wie früher immer. Hänsel hat sich geschworen, immer auf seinen Vater aufzupassen. Es war sein Sohn, der ihm klargemacht hatte, dass man sich immer um seine Eltern kümmern sollte, wenn sie alt sind. Denn sie kümmern sich ja um dich, wenn du jung bist.